15 Uhr die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Gudrun Skupin. Die Übersicht. Neue Regierungskoalition in Österreich ist perfekt. Europas Staats- und Regierungschefs pochen auf einen gemeinsamen Ukraine-Kurs. Brose Management räumt Fehler ein. Das Wetter meist sonnig, 4 bis 10 Grad. Wien. In Österreich haben die liberalen Neos den Weg freigemacht für eine Dreierkoalition. Vor kurzem hat die Basis des kleinsten Koalitionspartners dem Zusammengehen mit ÖVP und SPÖ mit großer Mehrheit zugestimmt. Dazu war eine Zweidrittelmehrheit nötig. Mehr als 94% der gut 2000 angemeldeten Neo-Mitglieder stimmten dafür. Der Bundesparteivorstand der Neos hatte das Regierungsprogramm und Personalpaket bereits am Donnerstag abgesegnet. Neos-Chefin Meinel Reisinger sprach nach der heutigen Abstimmung von einem historischen Moment. ÖVP und SPÖ hatten die Koalition bereits zuvor gebilligt. Als nächster Schritt soll morgen die neue Regierung vereidigt werden. Etwas mehr als 5 Monate nach der Wahl. London. Nach dem öffentlichen Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj pochen Europas Staats- und Regierungschefs auf einen gemeinsamen westlichen Kurs. Wie dieser Kurs aussehen könnte, beraten zur Stunde die Spitzen von 18 Ländern, darunter auch Bundeskanzler Scholz, in London. Italiens Regierungschefin Meloni warnte am Rande des Treffens vor einer Spaltung des Westens. Das müsse unbedingt verhindert werden. Frankreichs Präsident Macron erklärte, es sei die eindeutige Bestimmung der Amerikaner, auf der Seite der Ukrainer zu stehen. Und Spaniens Ministerpräsident Sanchez erklärte, mehr Europa zu fordern sei nicht bloß ein Slogan, sondern eine Lebensversicherung vor neoimperialistischen Bedrohungen. Großbritannien und Frankreich wollen auf dem Gipfel eine Koalition der Willigen formen, um einen Friedensplan und Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszuarbeiten. Berlin. Union und SPD drücken bei der Suche nach einer neuen Bundesregierung für Deutschland aufs Tempo. Die Parteispitzen wollen ihre Sondierungsgespräche bereits morgen Nachmittag fortsetzen, wie es in Medienberichten heißt. Demnach kamen schon heute Fachpolitiker von CDU, CSU und SPD zu Gesprächen in kleineren Runden zusammen. CSU-Chef Söder schrieb auf der Plattform X, man werde alles dafür tun, um bald eine neue und stabile Bundesregierung zu haben. Dafür müssten alle Beteiligten über ihre Schatten springen. Der Eklat vorgestern zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zeige einmal mehr, dass es jetzt ein starkes Deutschland und Europa brauche, so Söder weiter. Jerusalem. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat seine Entscheidung bekräftigt, alle Grenzübergänge in den Gazastreifen für Hilfslieferungen zu sperren. Er will damit den Druck auf die islamistische Hamas erhöhen. Bei einer Kabinettssitzung sagte er nach Angaben seines Büros, jegliche Einfuhr von Waren und Lieferungen in den Gazastreifen werde gestoppt. Auch werde es dort keine kostenlosen Mahlzeiten geben. Ohne weitere Geiselfreilassungen will Netanyahu die Waffenruhe mit der Hamas nicht fortsetzen. Deren erste Phase war gestern ausgelaufen. Auf eine Fortsetzung konnten sich beide Seiten nicht einigen. Coburg. Das Management des angeschlagenen Automobilzulieferers Brose hat eigene Fehler eingeräumt. Der Geschäftsführer des Bereichs Antriebe, Mutz, schreibt in einer Antwort auf einen offenen Brief des Betriebsrats, über 10 Jahre lang seien unrealistisch hohe Umsatz- und Personalplanungen sowie unnötig hohe Investitionen beschlossen worden. Zudem habe man falsche Produktentscheidungen getroffen. In dem Schreiben, das dem BR vorliegt, will Brose weiter prüfen, ob das Werk in Würzburg geschlossen wird. Er schätze zwar die emotionale Verbundenheit der Mitarbeiter mit der Firma und dem Standort, die aktuelle wirtschaftliche Situation erfordere aber eine nüchterne Analyse und klare Entscheidungen, so Mutz. Von der Schließung wären in Würzburg 1400 Arbeitsplätze betroffen. Das Wetter in Bayern, sonnig, nur vereinzelt Schleierwolken, Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht oft sternenklar, im Verlauf in Franken und an den Alpen teilweise neblig. Es kühlt ab auf minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen nach Nebelauflösung sonnig. Die Zeit 15.05 Uhr. Zur Verkehrslage A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Lichtenau und Ansbach steht ein defekter Pkw. A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen stockender Verkehr vor dem Reinhardshofer Tunnel und dem Grenztunnel Füssen jeweils Blockabfertigung. Soweit dieser Service.

die war auch noch beinamputiert, die hat angefangen, Zündhölzel sammeln. Und Benzin, also Reinigungsbenzin, und immer mehr Zündhölzel, das waren schätzungsweise 2000 Stück. Und die hat's übers Bett verstreut, das heißt, zuerst hat's ein Benzin übers Bett geschickt, wie er die andere geschlafen hat. Und dann Zündhölzel, 2000 Stück. Und dann hat sie selber 20 Schlaftabletten genommen und dann das Bett angezündet. Und das ist gleich losgegangen, zack! Und die andere ist gleich in die Hecke gefahren und schreit und kann nicht raus. Und da packt die andere die Beinamputierte mit den 20 Tabletten, da packt die einen Krückstock und hält sie an einem Spul fest und haut auf, dass die aus dem brennenden Bett nicht rauskommt. Und aufgehaut und immer bloß aufgehaut, bloß nur aufgehaut und aufge und aufgehaut und aufgehaut und immer bloß aufgehaut und aufge und aufgehaut, aufgehaut. Sie hörten Lebensohmt von Dieter Kühn und Martin Sperr. Es sprach Therese Giese. Regie Martin Sperr. Produktion Bayerischer Rundfunk 1973. Das Hörspiel ist in der ARD-Audiothek verfügbar. Am nächsten Sonntag bringen wir das Hörspiel Drifter von Ulrike Sterblich. Darin gerät die Welt der beiden Freunde Killer und Wenzel gehörig ins Wanken, als seltsame, magische, fantastische Dinge geschehen. Wie einst bei Michail Bulgakows Meister und Margarita beginnt alles mit einem unerklärlichen, sogar bedrohlichen Ereignis. Die beiden Freunde sind allein auf der Pferderennbahn, nachdem alle anderen Besucher vor einem Gewitter geflüchtet sind. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt. Wir trinken noch in Ruhe aus. Auch schön, so ganz alleine hier. Wobei, vielleicht sollten wir auch langsam mal los. Okay. Aber einmal will ich über die leere Bahn galoppieren. Die Zuschauertribünen leuchten in einem bedrohlich ockerfarbenen Licht, als auch wir die Mitteltreppe hinuntertrudeln. An verlassenen Sitzreihen vorbei, während es hinter uns grollt und die Rennbahn von rasenden Wolkenschatten heimgesucht wird, die aussehen, als seien sie immer schon die eigentliche Bedrohung gewesen, vor der die Pferde weggerannt sind. Unten angekommen, schwenkt Killer seine Bierflasche und prostet dem Gewitter zu, macht einen Satz über das Geländer und galoppiert übermütig über die Rennstrecke. Der Idiot. Lass es mal lieber! Killer! Aus dem Augenwinkel sehe ich noch das Leuchten. Dann wie Killer durch die Luft fliegt. Einfach ein paar Meter fortgeschleudert, wie im Film, wenn Leute von einer Detonation Killer! Weggefegt werden. Killer, verdammt, was war das denn bitte? Killer, bist du okay? Ich rufe den Notarzt. Lass mal bitte. Ich glaube, du wurdest vom Blitz getroffen. Bitte niemand rufen, ich gehe morgen zum Arzt. Ich ruf mal niemand bitte. Wie fühlst du dich? Es geht schon. Drifter von Ulrike Sterblich. Am nächsten Sonntag wieder um 15.05 Uhr hier auf Bayern 2. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Steer your way past the ruins of the altar and the mall. Steer your way through the fables of creation and the fall. Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought, year by year, month by month, day by day. Steer your way through the pain that is far more real than you, that smashed the cosmic model, that blinded every view. And please don't make me go there, though there be a God or not, year by year, month by month. By day, thought by thought, they whisper still, the ancient stones, the blunted mountains weep. As he died to make men holy, let us die to make things cheap. Bayern 2 präsentiert Wortspiele. Ist die Rakete echt so weit geflogen? Wortspiele. Kam wirklich ein Fremder aus Michigan vorbei? Wortspiele. Das Festival junger Literatur zum 25. Mal in München. Ich bin mir sicher, es gibt in jeder Familie Geschichten, die verschwiegen werden. 6 Autoren lesen jeden Abend um den Bayern 2 Wortspielepreis. Wir waren jung, doch sogar uns war klar, dass es eine vage Geschichte blieb. Die Eltern sie am liebsten erzählen. Das Publikum wählt die Tagessieger. Was bedeutet es, wirklich nicht mehr zu können? Wortspiele. Vom 12. bis 14. März im Muffatwerk in München. Solange man nicht umgefallen ist, geht es. Mehr Infos unter bayern2.de. Kostenlos hören. Nachrichten.